wenn durch Berg und Tanne draußen Regen schauert, Stürme brausen, Schild und Fenster hell klirren und in Nacht die Wanderer irren. Ruht es sich, so seh ich hin, aufgelöst in seliges All der goldne Himmelsschimmer fliegt herein ins stille Zimmer. Reiches Leben hab erbarmen, halt mich fest in linden Armen, Lenzes Blumen aufwärts dringen, Völklein ziehen und Vöglein singen. Wende die du Sturm als Wille, klirrt ihr Fenster, schwankt ihr Schilde, bäumt euch Wälder, Braus und Welle, mich umfängt des Himmels Helle, mich umfängt des Himmels Helle.